So, ich begrüße euch recht herzlich zur dritten Episode des 05-Casts. Mein Name ist Ricardo und heute bin ich mal alleine dabei. Habe den Tim diesmal leider nicht dabei, da es zeitlich nicht gepasst hat, einen Termin zusammenzufinden, um die nächste Episode des 05-Casts aufzunehmen. Allerdings dachte ich, ja, so nach 4 Monaten ist mal wieder Zeit, einen neuen 05-Cast aufzunehmen. Demnach habe ich mich entschieden, die Episode alleine aufzunehmen. Hoffe natürlich, dass ich trotzdem die geplante Stunde damit erfüllen kann. Aber nun gut. Daran kann man leider nichts ändern. Wir haben seit August haben wir es nicht mehr geschafft, zusammen aufzunehmen. Einfach, da es der Arbeit geschuldet ist, dass wir keinen passenden Termin gefunden haben. Wir haben verschiedene Arbeitszeiten. Er arbeitet, wenn ich nicht mehr arbeite. Beziehungsweise, wenn ich mal frei habe, ist er nicht da, weil er noch Termine hat und alles Mögliche. Wenn er mal Zeit hat, habe ich keine Zeit. Ich meine, wir kennen es alle. Wenn man arbeiten ist, ist man arbeiten und dann kann man eben nicht immer einen Termin dazu finden. Demnach ist es dann teilweise auch recht stressig, wenn man dann von der Arbeit nach Hause kommt und dann hat man nicht zwingend noch die Lust, sich 2-3 Stunden an den Rechner zu setzen, die Vorbereitung für die 05-Cast-Episode zu machen, sich dann noch zusammenzusetzen und zu planen. Komm, wollen wir das überhaupt dran? Dann die Themen zusammenlegen und bis am Ende die Folge steht, dauert doch schon ein wenig. Aber ich meine, wir machen das gerne. Es passt nur momentan zeitlich nicht. In der nächsten 05-Cast-Episode ist Tim garantiert dabei, da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Ja, ich würde sagen, wir fangen mal mit einer Zusammenfassung der Rückrunde an. Weil, klar, es ist Winterpause und schauen wir uns doch mal die Tabelle an. Nach 17 Spieltagen haben wir 24 Punkte, eine Tordifferenz von 0, 23 Tore geschossen, 23 Tore kassiert. Ordentlich, würde ich mal sagen. 7 Siege, 7 Niederlagen und 3 Unentschieden. Also, es ist in Ordnung. Es wirkte am Anfang ganz schön krass. Weil am Anfang kamen dann Niederlagen. Und ja, am Anfang, es lief eigentlich richtig gut. Die Vorbereitung lief gut. Finde ich. Dann kam der erste Spieltag. Wow. Wer sich da noch dran erinnert, ne? Wenn man gegen Ingolstadt das Saisoneröffnungsspiel im eigenen Stadion hat und dann 0-1 verliert gegen einen Aufsteiger, das tut schon weh. Das ist dann, wo man sich so denkt, wow, was hat man falsch gemacht? Wie kann das passieren? Martin Schmidt hatte in der Pressekonferenz dann im Anschluss gesagt gehabt, dass er so nicht mit dem Spieler Ingolstädter gerechnet hat. Na, in der Schlusskonferenz, nee, nicht in der Schlusskonferenz, im Rasenfunk Royal, hatte die Mara Braun auch gesagt gehabt, dass Ingolstadt eigentlich das gemacht hat, was sie immer getan haben. Und ja, sehe ich auch so. Allerdings kam dann Gott sei Dank mit dem zweiten Spieltag der Sieg gegen Gladbach und einem 1 zu 2 hat mein Gladbach, glaube ich, gewonnen und dann das 3-0 gegen Hannover zu Hause. War schon mal in Ordnung, auch wenn man mal einen 3-0-Sieg zu Hause hat, das macht einen dann doch schon. Glücklich, denke ich. Ich meine, das kennt ihr, wenn man im Stadion ist und dann schön hoch gewinnt, ist schon ein geiles Gefühl. Ja, dann gegen Schalke verloren, ist in Ordnung. Auch Schalke kann man verlieren, das ist keine Schande. Schalke ist ein anderes Niveau als Mainz 05. Danach, oh Gott, was kam danach? Das Hoffenheim-Spiel. Auch gewonnen. Super. Warum eigentlich nicht? Hoffenheim, naja, die haben auch nicht so die starke Saison, um ehrlich zu sein. Da kann man eigentlich auch nichts gegen sagen. Wir haben gegen Mannschaften verloren, die eigentlich nur oben aus dem Bereich waren hier. Mit Leverkusen, mit Schalke. Gegen wen haben wir denn noch verloren? Gegen Bayern, gegen Dortmund, Schalke, Wolfsburg haben wir gewonnen. Ist, ja, kann man mal machen, ne? Leverkusen, Hertha, alles so Mannschaften, die in der Tabelle über uns stehen, wo man auch nichts sagen kann. Wir haben irgendwie, ja, ich weiß nicht. So manche Spiele, da habe ich mir echt gedacht, Alter, was spielen wir da? Was sind das für Spiele? Ich war bei vielen Spielen echt irgendwie enttäuscht. Aber dann gab es halt auch wieder Spiele, wo ich mir dachte, geil, das ist mein Verein. Wo ich dann auch gerne, ja, was mich dann schon, ja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, es hat einen schon glücklich gemacht. Die Niederlage gegen Bremen war aber schon so ein Schlag ins Gesicht. Wenn man sich überlegt, Bremen ist jetzt aktuell 16. Gegen die hätten wir gewinnen müssen. Da kann man eigentlich sagen, was man will, das hätte ein Sieg sein sollen müssen. Definitiv müssen. Und wenn man den Sieg draufrechnet, hätten wir einfach 27 Punkte und hätten je nach Tordifferenz hätten wir sogar auf Platz 5 stehen können. Und das ist doch schon mal ja, ganz nett. Da kann man eigentlich nichts gegen sagen. Es ist eine solide Hinrunde und wenn wir so die Rückrunde auch spielen, ja, ein einstelliger Tabellenplatz könnte durchaus möglich sein. Und wenn man schon mal gerade sich anschaut, wer so, wie wir so gespielt haben, könnte man sich eigentlich auch mal ansehen, wer überhaupt die Torschützen diese Saison waren. Da gab es nämlich einige Überraschungen. Wenn man alleine mal, auf dem ersten Platz haben wir da Yunus Mali, unser offensives Mittelfeld. In 17 Spielen 8 Tore und eine Vorlage, ordentliche Ausbeute. Und direkt gefolgt von Yoshinori Muto. Wer hätte das gedacht, kommt aus Japan und in der ersten Bundesliga-Saison schießt er in der Hinrunde 7 Tore und legt 4 auf. Ordentlich. Das ist nicht schlecht, damit haben Yunus Mali und Yoshinori Muto 13 unserer 23 Tore geschossen. Kann sich sehen lassen. Ist allerdings auch so eine Sache, wo ich mir Gedanken mache. Wenn man sich überlegt, wenn das Offensivspiel nur über die beiden läuft und dann die beiden nicht so ihren besten Tag haben, haben wir ja schon öfter gesehen, dann fallen leider auch keine Tore für uns. Aber ich meine, gut, ist dann halt so. Wäre schon schön, wenn man da irgendwie noch Alternativen hätte. John Cordoba ist ja momentan einer, der ja näher an den Kader herangeführt wird, jetzt auch seine 2 Kurzeinsätze hatte. Und ja, vielleicht kommt da ja was. John Cordoba, kann man zu dem eigentlich irgendwas sagen? Fällt mir da spontan was ein? Eigentlich nicht. Mit seinem, ja, ist die Frage, Cordoba hat ja eine, Mainz 05 hat eine Kaufoption für Cordoba in Höhe von 5 Millionen Euro. Ist schon happig, ne? Wenn man sich überlegt, der hat bisher nur 2 kurz, nee, 5-mal hat er schon gespielt. Tatsächlich, also Transfermarkt sagt mir, der hat 5-mal schon gespielt und 66 Minuten gehabt. Ja, kann man so sehen. Ist eigentlich, ist in Ordnung mit einem Marktwert von 2 Millionen, aber 5 Millionen am Ende an Ablöse. Ich bin mal gespannt, ob wir den kaufen, ob Heidel die Kaufoption ziehen wird, wenn Heidel überhaupt noch da ist zu dem Zeitpunkt, der ja auch vor einem Wechsel zu Schalke steht. Eigentlich könnten wir von Anfang an, finde ich, so einen Vertrag mittlerweile mit Schalke aushandeln, dass Ende jeder Saison so ziemlich unser bester Spieler nach Schalke wechselt. Geis, Chupo, Heidel, Mali, ja. Schalke kauft wohl gerne bei uns ein. Und mit Mali, ja, wenn Heidel Mali echt mit nach Schalke nehmen würde, das fände ich, ich weiß nicht. Heidel will das Beste für Mainz 05 und dann Mali mitzunehmen, wäre doch schon ein Schlag, finde ich. Aber nun gut, die Form von Mainz 05 habe ich ja schon eigentlich gesagt. Platz 8 zum Ende der Hinrunde, 24 Punkte. Ich glaube, im Jahr 2015, im gesamten Jahr, haben wir etwas an die, oh, ich weiß es jetzt gerade gar nicht wirklich, müssten so 47 Punkte gewesen sein, was ich gerade so in Erinnerung habe. Ich könnte gerade mal beim Kicker nachgucken, was wir so in der Rückrunde, wie viele Punkte wir in der Rückrunde gemacht haben. 22 plus unsere 23. Jetzt sind wir bei 45 Punkten. Und 45 Punkte hätten letzte Saison zum 8. Platz gereicht. Ja, ist in Ordnung. Aber ich bin der Meinung, dass ich irgendwas mit 47 Punkten in Erinnerung hatte, weil das hätte dann nämlich auch zur Europa League Quali gereicht. Und das kann sich natürlich sehen lassen, gerade so. Naja, ich meine, wir schnuppern mal in der Europa League und lassen uns dann direkt wieder rausschmeißen. Ist auch eine Sache, die kann man mal machen. Ist aber ja nichts Neues, sind wir ja gewohnt, ne? Ich habe mir wieder so einen schlauen Zettel gemacht, auf dem ich mir stichpunktartig aufgeschrieben habe, über was ich reden will. Mein nächster Punkt ist der Trainingsauftakt. Am 2.1. ist Mainz 05 in die Rückrunde gestartet, hat mit dem Training begonnen, zusammen mit Darmstadt 98. Ja, dieses Jahr, dieses Kalenderjahr waren das damit die ersten beiden Bundesligisten, die zurück im Training waren. Ja, der frühe Vogel fängt den Wurm, würde ich mal sagen. Nicht dabei bei dem Trainingsauftakt waren, klar, der langzeitverletzte Elkin Soto, der bis zum 9. Januar noch in Südamerika seine Reha weiterführt, und Todor Nedelev, der zusammen mit der U23 in die Saison gestartet ist, in die Rückrunde, damit er sich einen freieren Kopf machen kann bezüglich eines Wechsels. Denn, wie viele von euch sicherlich auch schon wissen werden, ist Mainz 05 sehr stark daran interessiert, Nedelev auszuleihen. Am liebsten natürlich irgendwie in die zweite Liga, weil da kann er am besten Spielpraxis sammeln für den Profikader, weil dritte Liga mit Mainz 05 ist in Ordnung, aber natürlich sammelt er da nicht die Spielpraxis, die er jetzt braucht für die erste Liga. Und eine Leihe in die zweite Liga wäre dann was Sinnvolles. Allerdings ist auch sein Ex-Club, ich will den Namen jetzt nicht sagen, ich habe keine Ahnung, wie man den ausspricht, aber ihr könnt gerne irgendwie auf Transfermarkt gucken, wie sein ehemaliger Verein heißt, aus Bulgarien. Die sind daran interessiert, ihn per Leihgeschäft zurückzuholen. Wo ich mir dann aber denke, ja, ich habe da so meine Bedenken, ob das überhaupt Sinn macht. Weil die Liga in Bulgarien kann man nicht so vergleichen wie die erste Bundesliga, die zweite Bundesliga oder die dritte Liga. Sprich, wenn er in Bulgarien dann zwar Stammspieler ist, heißt das nicht, dass er wieder auf irgendeinem Niveau ist, was Bundesliga-tauglich ist, was uns als Mainz 05 weiterhelfen könnte. Deswegen denke ich, würde für ihn entweder eine Leihe in die zweite Liga weiterhelfen oder tatsächlich, wenn man ihn verkauft. Weil wenn man sich überlegt, sein Marktwert ist mittlerweile auf 500.000 gesunken. Als wir ihn geholt haben, lag sein Marktwert bei 2,5 Millionen. Sein höchster Marktwert war bei 3 Millionen. Ist aber im Vergleich zu den 500.000 jetzt echt nicht mehr so toll, wenn man sich überlegt, man hat auch fast 3 Millionen Ablöse für ihn bezahlt. Krass, ja. In der Bundesliga diese Saison hat er noch gar keine Einsatzzeiten bekommen. In der dritten Liga hat er nur 6 Mal auf dem Platz gestanden. Hat 2 Torvorlagen gemacht. Macht man Torvorlagen? Egal. Auf jeden Fall hat er knapp 500 Minuten gespielt. Naja. Also, das ist schon mal einer, der sich auf alle Fälle steigern muss. Das hat Heidel auch gesagt gehabt, dass, dass es für oben nichts reicht, sprich für die erste Liga, und die dritte Liga bringt nichts. Die dritte Liga ist halt einfach nicht das Niveau, was er braucht für die erste Liga. Und wenn man sich überlegt, dass es auch Spieler aus der U19 und aus der U23 gibt, die man jetzt so alsbald an die Profimannschaft ranführen will, ja, da müssen so Leute wie Nedelev sich verändern, würde ich mal sagen, damit die Durchstarter den Platz im Team kriegen. Und das ist natürlich krass. Wenn man sich überlegt, mit was für... also als ich gehört habe, Nedelev kommt zu Mainz 05, das fand ich echt geil. Da habe ich gedacht, yo, nicht schlecht. Das ist ein ordentlicher, ein junger Spieler, mit dem können wir was anfangen. Ich hätte mir sogar ein Trikot von dem gekauft. Ich dachte mir, Alter, der... das ist unser Mann. Und wenn man sich jetzt überlegt, ja, ich bin ganz froh, dass ich mir kein Trikot von ihm geholt habe. Denn, wie ihr wisst, ne, ist nicht so, läuft nicht so bei Todor Nelelev bei Mainz 05. So, machen wir weiter mit dem Trainingslager. Mainz 05 reist ins Trainingslager. Sind die heute schon ins Trainingslager gereist? Heute ist der 4.1. Ich weiß nicht, ob ich das heute noch hochladen werde oder morgen am 5.1. Werdet ihr dann ja wissen. Allerdings wird ins Trainingslager eine Personalie nicht mitreisen, die schon länger, wo es schon länger heißt, ja, er steht kurz vor einem Wechsel. Und zwar zu einer Rückkehr zu seinem ehemaligen Verein. Ich weiß gar nicht, ob das sein Jugendverein ist. Nee, ist es nicht. Bam, bam, bam, bam, bam. Nee, sein Jugendverein ist es nicht. Auf jeden Fall ist es sein Ex-Verein vor Mainz 05, und zwar der FC Brügge. Der FC Brügge ist daran interessiert, Niki Zimling zurückzuholen. Ja. Niki Zimling hat diese Saison noch gar nicht gespielt, und dabei wird es auch bleiben. Denn Christian Heidel hat gegenüber dem Kicker schon gesagt gehabt, dass es für ihn Zeit für einen Wechsel ist. Demnach stehen alle Zeichen auf Abschied im Winter. Aber naja, so ist das dann halt. Niki Zimling ist auch nicht mehr der Jüngste. Lass mich nicht lügen, der müsste 30 Jahre alt sein, oder? Ja, 30 Jahre alt. Und das ist dann natürlich klar im defensiven Mittelfeld. Im zentralen Mittelfeld haben wir bessere Möglichkeiten. Mit Frei, mit Baumi, mit Jara, mit Latza zum Beispiel. Das sind alles so welche, die leider alle vor Niki Zimling spielen, auch in Suat Serdar. Alle leider vor Niki Zimling. Demnach gehe ich stark davon aus, dass Niki Zimling den ersten FSV Mainz 05 im Januar verlassen wird. Und wenn wir gerade schon so bei Transfers sind, Yoshinori Muto hat, wie gesagt, wie viele waren es? Sieben Tore geschossen in der Hinrunde. So, und dann hat es natürlich nicht lange gedauert, dass die Premier League bei Mainz 05 angeklopft hat. Im Namen von Manchester United, und sich nach Yoshinori Muto erkundigt haben und angeblich auch über 10 Millionen geboten haben. Wow. Krasser Scheiß. Wenn man sich überlegt, Yoshinori Muto ist ein halbes Jahr bei uns, hat gerade mal eine gute Hinrunde gespielt, und Man U, die natürlich auch unter Druck stehen, bietet so viel Geld für Yoshinori Muto. Allerdings bin ich mir sehr sicher, und es hieß auch schon, Mainz 05 wird Yoshinori Muto nicht abgeben. Wurde auch gegenüber dem Kicker bestätigt. Muto bleibt auf jeden Fall bis zum Ende der Saison bei Mainz 05, und ich gehe auch nicht davon aus, dass er nächste Saison schon verkauft wird, weil, wow, wenn er noch ein Jahr länger bleibt und weiter so spielt, dann kann man den Preis natürlich noch ein bisschen höher pushen, und wir kriegen noch mehr Geld für Muto, und England bezahlt ja eh alles. So ist das. Philipp Clement steht kurz vor einer Vertragsverlängerung bis 2019 bei Mainz 05. Der 23-jährige offensive Mittelfeldspieler spielt momentan in der zweiten Mannschaft bei Mainz 05 und kam in der dritten Liga in 11 Einsätzen auf 5 Tore und eine Vorlage. Ja, das sind alle 174 Minuten ein Tor. Ordentlich. 2 Bundesliga-Kurzeinsätze hat ihm Martin Schmidt dann zur Belohnung geschenkt. Und ich bin mir sicher, mit Philipp Clement haben wir jemanden, der, da können wir uns freuen. Das wird schon was Cooles. Weil, wie gesagt, das ist das, was ich bei Nedelev gesagt habe, dass Nedelev Platz machen muss für Durchstarter aus der zweiten Mannschaft oder aus der U19. Und davon ist definitiv Philipp Clement einer, der eben auch auf der Position von Nedelev spielen kann. Demnach wird es eher für einen Wechsel von der DLF aussehen, Laie oder komplett. Weiß ich nicht. Ich halte eine Laie für sinnvoller, weil nochmal eine Chance geben kann man ihm ja auf jeden Fall. Ja, und neben Philipp Clement, der zwar noch nicht verlängert hat, aber kurz davor steht, hat eine weitere Personalie verlängert bei Mainz 05. Und da würde ich mal sagen, das ist der absolute Publikumsliebling. Wenn man sich überlegt, er ist im Team seit dem Sommer 2008 und hat verlängert bis zum Sommer 2019. Sprich, Nico Bungert ist am Ende des Vertrages 11 Jahre bei Mainz 05. Geil. Ordentlich. Und 2019 hat der liebe Herr seine paar 30 Jahre auf dem Buckel. Und das hat er ja schon öfter gesagt, dass er sich auch ein Karriereende bei Mainz 05 vorstellen könnte. Ja, das wär doch mal was. Demnach hat er seinen Vertrag ja bis 2019 verlängert. Auch wenn er diese Saison nicht so seine beste, ja, auch mal ein paar Durchhänge gehabt hat. Generell die Verteidigung Bell-Bungert hat ein paar Mal echt Aussetzer gehabt. Aber, ich meine, gegen Bungert, da sagt niemand was. Bungert ist seit 2008 im Verein und absoluter Publikumsliebling. Ich glaube, da brauche ich gar nichts dazu sagen. Ja, der Vertrag von Bungert wäre dieses Jahr Ende der Saison ausgelaufen. Und dadurch, dass Bungert jetzt seinen Vertrag verlängert hat, laufen nur noch die Verträge von Elkin Soto und von Gonzalo Jara aus, der im Winter für unverkäuflich erklärt wurde. Ja, es waren ein paar Vereine aus Chile wohl an ihm ran. Allerdings hat Christian Heidel wieder gegenüber dem Kicker bestätigt, dass unser chilenischer Rechtsverteidiger definitiv über den Winter heraus bei Mainz 05 bleibt. Und wenn man sich mal überlegt, ganz am Anfang der Saison hat eigentlich, um ehrlich zu sein, niemand damit gerechnet, dass er bei Mainz 05 überhaupt noch eine Chance hat. Wenn man sich die Po-Grabscher-Affäre da nochmal anguckt, ja, es hieß, sein Vertrag wird sogar aufgelöst und jetzt hat er dann tatsächlich noch spielen können. Der hat echt Spielpraxis bekommen und das war sogar gut. Der hat gute Spiele gemacht. 7 Einsätze die Saison gehabt. Einmal im DFB-Pokal und 6-mal in der Bundesliga. Hauptsächlich im defensiven Mittelfeld. Und da muss man ehrlich dazu sagen, sehr gute Spiele waren das von ihm. Ich fand die Spiele sehr gut und Mainz 05 hat noch eine Vertragsoption, auf ein weiteres Jahr den Vertrag mit ihm zu verlängern. Und wenn er so weitermacht, würde ich schon fast sagen, ja, die sollte man ziehen. Er ist ein guter Backup. Ich meine, Rechtsverteidiger, Innenverteidiger und defensives Mittelfeld kann er spielen. Das ist krass. Das ist eigentlich schon fast ein defensiver Allrounder. Bis auf den linken Verteidiger, den kann er nicht. Aber ich meine, gut, im Notfall würde er auch da spielen können. Als Rechtsverteidiger kannst du, eigentlich sollte man dann auch den linken Verteidiger hinkriegen. Als Backup echt nicht schlecht. Wie gesagt, die Spiele, die er gemacht hat, waren nicht schlecht. Ja, der Vertrag von Elkin Soto läuft auch aus. Bei ihm hat man keine Option auf ein weiteres Jahr. Aber er macht Fortschritte. Er macht echt Fortschritte. Ich meine, er kann wieder laufen. Er macht auch wieder seine Laufeinheiten auf dem Laufband und alles. Ist jetzt, wie gesagt, bis zum 9. Januar noch in Südamerika und führt seine Reha dort fort. Wenn Elkin Soto diese Saison nochmal bei uns auf dem Rasen stehen kann. Ich meine, der Mann ist 35 Jahre alt. Je nachdem, wie das mit der Verletzung läuft. Angenommen, er kann diese Saison nicht mehr auf dem Platz stehen. Also, ich bin mir schon fast sicher, dass sein Vertrag dann halt nochmal um ein Jahr verlängert wird. Damit er wenigstens einmal noch in Mainz, in der Kofas Arena... Ja, in der Kofas Arena auf... Was wollte ich sagen? Dass er noch einmal in Mainz auf dem Platz stehen kann. So, jetzt habe ich kurz einen Faden verloren, Alter. Das wäre der Wahnsinn. Der Typ würde gefeiert werden. Ich meine, guck mal, Elkin Soto ist auch seit 2007 im Verein. Ja, Elkin Soto. Ja, das ist unser Mann. Gut, des Weiteren würden die Verträge klar von John Córdoba und Christian Clemens. Da läuft die Leihe aus in Mainz. Allerdings hat man für beide Personen, für beide Spieler eine Kaufoption sich gesichert. Bei Christian Clemens, je nachdem, wie er sich die Rückrunde präsentiert. Jetzt in 12 Spielen, 2 Tore, 3 Torvorlagen, dann war er mal zwischendurch verletzt. Ja, würde ich eigentlich auch schon fast sagen, dass man die Kaufoption ziehen kann. Weil auf Schalke hat er eigentlich keine Chance, würde ich sagen. Da auf dem rechten Flügel Sané kann da spielen, Chippo kann da spielen. Das sind schon zwei, an denen er so gut wie gar nicht vorbeikommen wird. Und in Mainz hätte er dann natürlich schon gewohntes Umfeld. Hier spielt er gut. Ich würde auch schon fast sagen, er fühlt sich hier wohl. Und für einen John Córdoba hätte man auch, wie gesagt, 5 Millionen Kaufoptionen am Saisonende. Naja, bei einem sinkenden Marktwert, der momentan bei 2 Millionen liegt, bin ich noch etwas vorsichtig, ob man das Risiko eingehen soll und den jungen Mann verpflichten sollte, fest nach Mainz 05. Ich meine, mit 22 Jahren 5 Millionen kosten, das muss man auch erstmal können. Ja, des Weiteren laufen die Verträge von Paddy Flücke, Philipp Clement und Julian Maurice Derstroff aus. Alles U23-Spieler, Paddy Flücke. Also ich gehe eigentlich davon aus, dass mit allen dreien der Vertrag verlängert wird. Ein Paddy Flücke ist absolut ein Talent. Ein Philipp Clement steht schon kurz vor der Leihe und Maurice Derstroff auch mit seinen 23 Jahren ist ja der Bomber in der dritten Liga von unserer U23. In 20 Spielen 6 Tore. Naja, okay, es ist in Ordnung. Also da kann man nichts gegen sagen. Ja, ansonsten haben alle Spieler noch einen längeren Vertrag als diese Saison. Nicht schlecht. Kann man mal machen. Damit hat Christian Heidel schon mal vorgesorgt, falls er dann gehen sollte. Er hat ja gesagt, er will nichts Schlechtes für Mainz 05. Und damit, dass er jetzt noch mit Nico Bungert verlängert hat, ist das so ziemlich eine ordentliche Leistung, die unser Heidel da vollbracht hat. Ja, genau. Bei den Abgängen waren wir ja eben mit Zimling und Nedelev und die Zugänge. Eigentlich hieß es, dass Mainz 05 niemanden für die Saison noch im Winter verpflichten will, einfach weil der Kader so gut steht. Ist breit gefächert, bliblablub, alles super. Allerdings gibt es einen jetzt mittlerweile vertragslosen Linksaußen, der auf den Namen Karim Onisivo hört. Ja. Ein Österreicher, der beim SV Mattersburg gespielt hat, ist jetzt auch frisch gebackener Nationalspieler in Österreich. Sprich, in der Nationalmannschaft ein Kollege, ein Teamkollege von Julian Baumgartlinger, unserem Kapitän. Ja, beim SV Mattersburg in der ersten Liga, in der ersten Bundesliga in Österreich hat er gespielt. Sein Vertrag lief bis 2017. Der allerdings nach einem Rechtsstreit jetzt aufgelöst wurde und demnach ablösefrei zu Mainz 05 wechseln könnte. Allerdings sind neben Mainz 05 auch Rapid Wien, Austria Wien, die Young Boys Bern und Red Bull Salzburg an dem jungen Mann interessiert. Ja, 33 Jahre, 1,88 Meter und wie gesagt, links außen kann auch Mittelstürmer und rechts außen. Ist nicht schlecht, vor allem mit der Größe, mit 1,88. Mainz 05 hat ja bekanntermaßen einen sehr kleinen Kader, also einen sehr, körperlich kleinen Kader, wo man mit einem 1,88 Mann vorne im Sturm oder auf den Außen, ja, da hat man noch was ordentlich in der Hinterhand. In der Karriere davor hat er bei Austria Salzburg, 2014 ist er ablösefrei von Austria Salzburg zum SV Mattersburg gewechselt. Hat davor bei Straßwalchen gespielt. Keine Ahnung, dann Neumarkt und Vienna 2. frag mich nicht, ich kenne mich in Österreich nicht so wirklich aus. Das ist allerdings jemand, wo ich sagen würde, ja, eigentlich muss es nicht so zwingend sein. Da, ich finde, wir sind auf den Außen gut besetzt, obwohl Martin Schmidt in den vergangenen Monaten sich nach Alternativen für die Außenbahn umgeschaut hat, so würde ich es jetzt mal nennen. Und da wäre dann natürlich Onisivo eine gute Möglichkeit, der, ja, wie gesagt, auch ablösefrei wechseln könnte. Ja. Tja. Das ist natürlich gut. Ich sehe gerade, der Rechtsstreit mit seinem ehemaligen Arbeitgeber, also die waren im Rechtsstreit, weil der Verein den Vertrag per Option bis 2017 verlängert hat. Allerdings hätte im Gegenzug dann mit der Vertragsverlängerung auch das Gehalt angehoben werden müssen, wurde aber nicht. Demnach, ja, vom Arbeits- und Sozialgericht wurde dann der Vertrag zwischen den beiden Parteien für ungültig erklärt. Ist ordentlich, zumindest berichtet das Sky Sport Austria. Ja, ich meine, in 21 Pflichtspielen hat er 3 Tore und 7 Vorlagen erzielt. Ja. Ist in Ordnung für Mainz 05, also will ich jetzt nicht so wirklich meckern. Kann man echt eigentlich gar nichts sagen. Ja, des Weiteren, ich habe tatsächlich nur noch einen Punkt, und zwar, dass die Kofas Arena zum Ende der Saison keine Kofas Arena mehr sein wird. Denn Kofas hat das Name Sponsoring zum Ende der Saison, ja, gekündigt. Ja, die konnten per Option sagen, nee, ab jetzt ist Schluss, und das machen sie auch. Das heißt, unser schönes Stadion hat zum Anfang nächster Saison einen neuen Namen. Und ich bin mal gespannt, wie sich der Verein dann repräsentieren wird, welchen Sponsor man an Land zieht, der dann eben den Namen des schönen Stadions am Europakreisel zieren wird. Naja, ich bin mal gespannt, was da dann am Ende so rauskommt. Ja, wie gesagt, ich bin gespannt, was da am Ende so rauskommt. Ich sehe gerade, dass ich tatsächlich nicht so die geplante Stunde voll kriege. Ich bin jetzt gerade bei einer halben Stunde. Allerdings würde ich tatsächlich den 05-Cast, die dritte Episode, an dieser Stelle beenden. Mich recht herzlich bei euch bedanken, dass ihr mir zugehört habt. Die nächste Episode wird garantiert wieder länger. Die nächste Episode wird auch wieder zumindest zusammen mit Tim sein. Ich denke, wir werden auch irgendwie einen Gast noch heranschaufeln können, der sich mit uns gemeinsam über Mainz 05 unterhält. Ich habe die Folge leider nicht so gut planen können, eben da auch ich momentan im Stress bin und nicht allzu oft zu Hause bin, dass ich die Zeit habe, mich eben mal die 3 Stunden an PC zu setzen und die Folge aufzunehmen. Konnte demnach auch nicht so viele Informationen zusammentragen, habe mich jetzt hauptsächlich auf die Personalien beschränkt, auf die Zuabgänge, auf die Vertragsverlängerungen, die Vertragsenden und das alles. Ob wer wechselt, wer zu uns wechselt, wer wegwechselt, wer wegwechselt. Ja. Aber ich hoffe, dass es euch trotzdem gefallen hat. Ich würde mich sehr über eine Kritik von euch freuen. Unter Twitter sind wir erreichbar unter @05cast. Da bekommt ihr auch immer die neuesten Informationen über den Podcast, wann ein neuer aufgenommen wird, ob ein neuer aufgenommen wird. Ihr könnt uns da die Themen senden, die ihr gerne hören würdet. Genau, schaut einfach mal vorbei. Wie gesagt, @05cast. Und mich findet ihr auf Twitter unter @05er, den Tim unter dem @Q-Blogger, Q-Blogger. Und demnach bedanke ich mich, wie gesagt, fürs Zuhören. Hoffe, ihr hattet schöne Weihnachtstage, dass ihr gut ins neue Jahr gerutscht seid. In dem Sinne, bis zur nächsten Folge. Haut rein.